بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal begonnen mit Tawhid al-Asma wa al-Sifat, und wir haben gesagt, dass es hier vier Fehler gibt, die wir unbedingt meiden müssen. Welche Fehler waren das? Ja? Was heißt Aussprache? Was meinst du damit? Was soll man darunter verstehen? Was ist mit der Aussprache? Ja? Also ein Fehler ist Ta'til. Was heißt Ta'til? Dass man die Bedeutung des Namens ändert. Dass man die Bedeutung des Namens ändert. Ta'til ist eigentlich erst einmal, dass man es leugnet. Das ist Ta'til. Ta'til bedeutet, man leugnet es. Das mit dem Ändern des Wortlautes hieß Tahrif. Okay, also entweder man leugnet den Namen oder die Eigenschaft komplett, das nennt man Ta'til. Eine Folge des Ta'til ist Tahrif, dass man dann hier den Wortlaut ändert. Drittens, Takyif. Nach dem Wie fragen, ja? Also eine Art und Weise geben. Und, nein, nicht Ta'wil. Temthil, also das Vergleichen, das bedeutet eine, also Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Geschöpf zu vergleichen. Zu behaupten, zum Beispiel, die Hand Allahs sehe so aus wie die Hand des Menschen. Das ist etwas, was nicht erlaubt ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala ähnelt keinem. Das waren die vier Fehler. Nun kommen wir, bi'idhnillahi jalla wa ala, zu dem nächsten Punkt. Und zwar, welche Regeln müssen beachtet werden bei dem Verständnis der Namen und Eigenschaften Allahs? Es geht hier auf Seite 91 weiter. Ich möchte erst einmal zusammenfassen, um danach die einzelnen Regeln näher zu betrachten. Es gibt drei Regeln, die wir beachten müssen, wenn wir die Namen und Eigenschaften Allahs richtig verstehen müssen. Diese Regeln haben wir natürlich aus dem Koran und der Sunna. Die hat man nicht einfach so erfunden, weil man nichts Besseres zu tun hat, sondern man hat im Koran und in der Sunna gesehen, dass Allah Azza wa Jal von uns verlangt, bezüglich seiner Namen und Eigenschaften, folgende Methode einzuschlagen und anhand folgender Methode die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen. Erstens, woher bekommen wir die Namen und Eigenschaften? Das ist die erste Frage. Ja? Aus Koran und Sunna. Das heißt, die Erkenntnisquelle für die Namen und Eigenschaften ist ausschließlich Al-Quran und die Sunna. Und hier geht es um die authentische Sunna. Ich erwähne es hier schon, damit man das nachher vielleicht nochmal wiederholt. Dass Al-Quran die Quelle ist, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Menschen, also jedenfalls den Muslimen, dass Al-Quran die Quelle für die Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das Problem ist, dass einige sagen, nee, wir sind nicht nur gebunden an Koran und Sunna, wir können es auch selbst durch unseren Verstand, durch Benutzen des Verstandes, selbst auf Namen kommen, wie die Philosophen es tun. Ja, und dann nennen sie Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel Al-Qadim. Al-Qadim ist kein Name Allah subhanahu wa ta'ala. Was meint man damit? Man meint damit, dass er ohne Anfang ist, dass er der Erste ist. Und da haben wir einen Namen, walillahi alhamd, der im Koran und der Sunna erwähnt wurde. Al-Awwal, der Erste. Das heißt, wir dürfen nicht Allah azza wa jal nennen und wir dürfen ihn nicht beschreiben anhand Namen und Eigenschaften, die weder im Koran noch in der Sunna überliefert wurden. Der zweite Punkt, und zwar, dass Al-Sunna die Quelle ist, hier gibt es einige, die behaupten, nicht jeder authentische Hadith darf als Quelle für die Aqidah dienen. Und zur Aqidah gehören natürlich die Namen und Eigenschaften Allahs. Sondern welche, bitteschön? Sie behaupten, nur mehrfach überlieferte Hadith sind Quelle für die Aqidah. Also, Hadith mutawatira. At-Tawatur bedeutet, dass es mehrfach überliefert wurde. Eine Anzahl, die es überliefert hat, die es unmöglich macht, dass sie sich einigen, um zu lügen. Also es ist unmöglich, dass sich diese Anzahl trifft oder abmacht, dass sie lügen. Das ist die Definition des Tawatur. Das bedeutet, dass Ahadith, die Ahad sind, einfach überlieferte Ahadith, das heißt, in der Überlieferungskette finden wir dann in einer der Generationen, der tradenten Generationen, finden wir dann nicht viele, sondern vielleicht nur einen oder zwei, je nachdem. Al-Ahad teilt sich ja auf in drei Arten. Auf jeden Fall, diese Ahad-Hadithe lehnen diese Menschen ab und sagen, wir dürfen das nicht in der Aqidah benutzen. Und hier fängt schon das Problem an, dass sie sagen, es gibt viele Eigenschaften oder viele Aspekte, die überliefert wurden, authentisch. Also der Hadith ist sahih, astrein. Allerdings wurde er einfach überliefert in irgendeiner Generation, ob das die Generation der Gefährten ist oder die der Tabi'in oder die der danach. In irgendeiner Generation von dieser Überlieferungskette gibt es nicht mehr 10 und 20 und 30 Überlieferer, sondern da gibt es nur noch einen Überlieferer. Wenn das so ist, nehmen Sie diesen Hadith nicht als Quelle für die Glaubenslehre. Was ist nun die Antwort auf dieses Scheinargument? Eine Antwort, es gibt jetzt viele und das möchte ich hier jetzt nicht auch ausbreiten, aber nur damit man weiß, was die richtige Methode ist. Und zwar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hat Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu nach Jemen geschickt. Und er hat diesem Gefährten gesagt, du wirst Leute vorfinden des Buches, also Ahlu Kitab. So soll das Erste sein, wozu du sie aufrufst, dass sie bestätigen, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, alayhi salatu wassalam. Wenn sie dir folgen, dann erkläre ihnen, dass Allah ihnen 5 Gebete am Tag und in der Nacht auferlegt hat. Wenn sie dir folgen, dann erkläre ihnen, dass Allah ihnen eine Geldabgabe auferlegt hat. Und so weiter. Wenn sie dir folgen, dann erkläre ihnen. Die 5 Säulen des Islams. Die Frage, die wir uns nun stellen möchten in Bezug auf die Thematik, ist ein einfach überlieferter Hadith genug, um eine Aqidah anzunehmen, um Glaubenslehren anzunehmen oder nicht? Dazu schauen wir uns diesen Hadith noch einmal an und sagen, in diesem Hadith befiehlt oder fordert der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Gefährten Mu'adh ibn Jabal auf, dass er ihnen Aspekte der Aqidah beibringt. Und zwar wo? Was ist an dieser Sache, die hier aufgezählt wurde? Aqidah? Ja? Was ist an den 5 Säulen Aqidah? Genau, al-Shahada, also das Bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad alayhi salatu wassalam sein Diener ist. Das ist Aqida. Oder ist das nicht Aqida, dass du das bezeugst, dass du nicht zweifelst, dass du es von deinem tiefsten Herzen heraus aussprichst und eben entsprechend dann auch einhältst, was dieses Glaubensbekenntnis an Bedingungen hervorbringt. Wenn es eine Regel wäre, dass ein Mann oder von mir aus zwei oder drei, denn alle bis zu drei reden wir von Tawatur, wenn das so wäre, dass ein Hadith, Entschuldigung, von Ahad reden wir, wenn das so wäre, dass ein Hadith Ahad nicht als Quelle für die Glaubenslehre gilt, dann sollten die Jemeniten damals sagen, Entschuldigung, ist wirklich herrlich, dass du hierher gekommen bist, aber sollen wir dann damit anfangen? Wir müssen schon 10 Leute herkommen und sagen, wir sollen an Gott glauben und an den Propheten, denn du bist nur einer, ja, und deswegen können wir diese Aqida nicht annehmen. Und wenn dies so wäre, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur einen hingeschickt. Ja, gut, vielleicht kommen dann andere und sagen, ja gut, aber Abu Musa war auch dabei. Schön, dann sind es halt zwei gewesen. Sind wir immer noch bei was? Sind wir immer noch beim Ahad? Das heißt, dieser Hadith, und es gibt noch viele weitere, belegen, dass es keine Voraussetzung ist, um einen Hadith aus der Sunna für die Aqida als Quelle zu nehmen, dass es keine Bedingung ist, dass es mehrfach überliefert wurde, dass es Mutawatir ist. Sondern es reicht vollkommen aus, wenn der Hadith Ahad ist, vorausgesetzt er ist Sahih oder Hasan. Er ist Sahih oder Hasan. Das heißt, die Überlieferungskette ist ununterbrochen. Alle Überlieferer, alle Tradenten sind glaubwürdig, vertrauenswürdig, gottesfürchtig und so weiter und so fort. All das, was man in der Hadith-Wissenschaft an Voraussetzungen erwähnt hat für einen Hadith Sahih beziehungsweise einen Hadith Hassan. Das heißt, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, ja tut mir leid, ich nehme diesen Hadith nicht. Warum denn nicht? Er ist doch, Sahih ist doch in Sahih al-Bukhari. Der Hadith ist doch in Sahih Muslim. Der Hadith, den haben doch die Gelehrten für authentisch erklärt. Ja, ich weiß, er ist authentisch, aber wurde einfach überliefert. Ja und? Er wurde einfach überliefert. Und was ist daran so schlimm? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat den einzelnen Menschen geschickt, um den Islam anzunehmen, um die Aqida zu lehren, um die Religion beizubringen. Er hat nicht immer 10 und 20 auf einmal hingebracht, so wie ihr es behauptet, dass es sein müsste. Das heißt, die Quelle für die Aqida, die Quelle für die Namen und Eigenschaften ist oder sind Al-Quran und die Sunnah As-Sahiha oder was eben Hasan ist. Also Sahih Ahadith und Hasan Ahadith. Das ist die erste Regel. Das heißt, wir dürfen nicht Allah Azza wa Jal nennen, ohne einen Beleg aus Koran und Sunnah. Und wir dürfen Allah Subhanahu wa Ta'ala nicht beschreiben, ohne einen Beleg aus Koran und Sunnah. Und deswegen hat Allah Subhanahu wa Ta'ala uns davor gewarnt, dass wir reden, ohne zu wissen, قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم und sprich nicht über etwas, worüber du kein Wissen hast. Das ist die erste Regel. Die zweite Regel besagt, dass die Art und Weise nicht der Art und Weise der Menschen ähnelt. Also ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Diese Regel ist sehr wichtig. Diese Ayah oder dieser Teil einer Ayah besagt, dass Allah Azza wa Jal nie einem Geschöpf ähnelt. Er ähnelt niemandem. Subhanahu wa ta'ala. Also müssen wir die Namen und Eigenschaften annehmen, ohne dass wir überhaupt darüber nachdenken, ohne dass der Gedanke überhaupt auftaucht, dass diese Eigenschaft der Menschen ähnelt. Und hier gibt es ein Problem, das viele Menschen haben in diesem Bereich, und ich erkläre es sehr oft, ne, ihr wisst das bestimmt, ne, mit dem Beispiel, was für ein Beispiel ist das? Mit dem Tisch und dem Stuhl und was es alles gibt. Denn das, so trivial dieses Beispiel ist, doch zeigt es doch tatsächlich, worum es geht bei den Namen und Eigenschaften Allahs. Es geht darum, dass die Übereinstimmung des Wortlautes nicht unbedingt die Übereinstimmung der Art und Weise voraussetzt oder mit sich führt. Das bedeutet, wir haben einen Tisch. Der Tisch steht auf was? Auf vier Beinen oder drei, je nachdem wie viele Beine das sind, oder zwei, Allahu A'lam. Ein Stuhl steht auf Beinen, oder nicht? Also wir benutzen hier das Wort Bein. Ein Vogel steht auf wie viele Beinen? Meistens zwei Beine. Ein Krokodil hat wie viele Beine? Vier. Der Mensch hat wie viele Beine? Zwei. Das ist die Regel jedenfalls. Ausnahmen bestätigen ja die Regel. So, welcher hochintelligenter Mensch sagt jetzt, ah ja, also da ich hier beim Tisch und beim Krokodil und bei der Gans und beim Menschen von Beinen rede, ich benutze da den Wortlaut Bein beim Tisch, ich benutze diesen Wortlaut Bein beim Krokodil, bei der Gans und beim Menschen, ja, folglich sehen die Beine gleich aus. Folglich müssen die Beine gleich aussehen, weil ich habe ja dasselbe Wort benutzt. Beim Tisch, beim Menschen, bei der Gans, beim Krokodil. Gibt es einen Menschen, der wirklich also ein Mindestmaß an Verstand besitzt, der das sagt? Der das sagt, das ist die Folge, du kannst ja gar, das geht nicht anders, das ist logisch, ist das so? Du sagst hier Bein beim Tisch und Bein beim Mensch und Bein bei der Gans, also sehen die Beine des Menschen aus, so wie die Beine der Gans. Das ist doch sowas von unlogisch. Und deswegen sagen wir, die Tatsache, dass der Wortlaut übereinstimmt, du sagst hier Bein und dann bei dem Bein und beim anderen Bein, führt nicht mit sich, also hat nicht zur Folge automatisch, dass die Art und Weise auch identisch ist. Oder etwa doch. Das heißt, wenn wir Allah Azza wa Jal beschreiben mit Eigenschaften, mit einem Wortlaut, ob das nun die Hand ist, ob das nun der Finger ist, ob das nun das Gesicht ist, ob das nun das Hinuntersteigen ist, egal mit was du Allah beschreibst, natürlich vorausgesetzt, du beschreibst ihn mit etwas, was wo steht? In Koran und Sunnah, das wäre die erste Voraussetzung. Nun, wenn ich ihn beschreibe mit etwas, was in Koran und Sunnah steht, und es ist ein Wortlaut, zum Beispiel das Gesicht, das ich auch bei der Schöpfung nutze, ich nutze was, dasselbe Wort, hat das jetzt die Folge automatisch, dass die Art und Weise identisch ist? Wer das behauptet, der soll seine Beine anschauen und er muss sagen, meine Beine sehen aus wie ein Bein vom Krokodil. Also wenn schon, denn schon. Warum, bitteschön, sagt man, ja, wenn du sagst, Allah hat eine Hand, also ist es die Hand. Allah hat ein Gesicht, also ist es das Gesicht. Allah steigt hinunter im letzten Drittel der Nacht, also steigt er so, wie wir steigen. Warum sagst du das hier? Aber bei den Beinen von Krokodilen und Kamelen und Pferden sagst du, nee, mein Bein sieht nicht so aus wie ein Bein von Krokodil. Warum diese unterschiedliche Handhabung? Genauso wie du siehst, dass das Wort nicht impliziert, dass es die gleiche Eigenschaft und die Art und Weise besitzt, setz das bitte auch um bei den Namen und Eigenschaften Allahs. So einfach ist die Aqida. Man kann sich das Leben wirklich schwer machen. Aber der Islam, Al-Quran, Al-Sunnah bringt uns bei, laysa kamithlihi shay. Nichts ist seinesgleichen. Einige wollen diese Ayah wie verstehen? Indem sie die Namen und Eigenschaften ablehnen. Sie sagen, laysa kamithlihi shay. Nichts ist seinesgleichen. Bedeutet, niemand hat, Allah Azza wa Jal hat gar keine Eigenschaften. Aber wo steht denn das? Denn in der Ayah selbst geht es wie weiter? وهو السميع البصير. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat hier zwei Namen bzw. zwei Eigenschaften erwähnt, dass er eben hört und dass er sieht, subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir auch dieses Prinzip des Nafi und Ithbat, was wir bei La ilaha illallah erwähnt haben. Und zwar nichts ist seinesgleichen, ist was? Nafi, eine Verneinung, eine Ablehnung. Und وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ist was? Al-Ithbat, die Bestätigung. Das heißt, diese Ayah müssen wir eben so verstehen, dass wir sagen, die Namen und Eigenschaften Allahs oder die Eigenschaften Allahs haben eine Art und Weise, die der Eigenschaften der Schöpfung überhaupt nicht ähneln. In keinster Weise. Was behaupten nun die anderen, die sagen, das wäre schlimm, wenn du das sagst? Ja, viele gehen sogar so weit, dass sie sagen, wer die Namen und Eigenschaften Allahs bestätigt, wäre ein Kafir und ihr vergleicht den Menschen mit Gott und Gott mit dem Menschen. Denen sagen wir, dann geht bitte zum Orthopäden, denn eure Beine sehen so aus wie die Beine von den Krokodilen. Das ist die Schlussfolgerung, denn ansonsten haben sie ein Problem. Wenn die sagen, nein, meine Beine sehen nicht so aus wie die Beine vom Krokodil. Alhamdulillah ist das bei uns so. Wenn sie das nämlich so bestätigen, dann müssen sie bitte schön auch bestätigen, dass die Eigenschaften Allahs nicht den Eigenschaften der Menschen ähneln, auch wenn der Wortlaut derselbe ist. Du redest bei Menschen von Gesicht, du redest bei Allah Azza wa Jal von Gesicht, aber das muss noch lange nicht heißen und es heißt auch nicht, dass das Gesicht des Menschen dem Gesicht Allahs ähnelt. Wie gesagt, wie deine Beine nicht den Beinen eines Krokodils oder einer Gans oder eines Kängurus ähneln. Das ist also die zweite Regel. Ich hoffe, das ist klar. Die dritte Regel ist, wenn ich also die Eigenschaften und Namen aus Koran und Sunna habe, wenn ich sie verstehen muss und akzeptieren muss und wissen muss, dass sie den Eigenschaften der Menschen auf keinen Fall ähneln und der Eigenschaften der Schöpfung allgemein auf keinen Fall ähneln, dann lautet die dritte Regel, dann brauche ich erst gar nicht nach dem Wie zu fragen. Das ist die dritte Regel. Frage nicht nach dem Wie. Frage nicht nach der Art und Weise der Eigenschaften Allahs. Wie ist das Gesicht Allahs? Wie steigt Allah hinunter? Wie sehen die Hände Allahs aus? Diese Frage ist nicht erlaubt. Und das haben wir ja letztes Mal erwähnt, sagte auch Imam Malik, rahimahullah, als er sagte, ma'lum oder ma'qul, wal kayfu majhul, والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Also الاستواء ist bekannt und die Art und Weise ist unbekannt und der Glaube daran ist eine Pflicht und die Frage danach ist eine Erneuerung. Die Frage nach was? Nach dem Wie, nach der Art und Weise, weil einige hier benutzen nun diese Aussage von Imam Malik und sagen, er hat gesagt, du darfst nicht nach der Bedeutung fragen. Und die Frage danach ist eine Bid'ah, eine Erneuerung. Also darfst du nicht fragen, ob Allah über dem Thron ist. Nein, das hat er nicht gemeint. Dann hat er gesagt, dass Allah über dem Thron ist. Das ist klar. Die Bedeutung ist für die arabische Sprache klar und deutlich. Aber was ist nicht klar? Was ist unbekannt? Die Art und Weise, das Wie. Also darfst du nicht nach dem Unklaren fragen. Und das ist was? Eben die Art und Weise. Das sind also die drei Regeln, die man beachten muss. Noch einmal, die Quelle ist Koran und Sunna. Zweitens, die Ayah, nichts ist seinesgleichen und er ist der Allhörende, der Allsehende. Und drittens, wir fragen nicht nach dem Wie. Das hat nun der Verfasser, Hafizahullah, hier noch einmal erklärt. Er sagte, die erste Grundlage, das Fernhalten Allahs von jeglichen Eigenschaften, die den Geschöpfen zukommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Und Allah azza wa jal sagt, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Und das ist das wichtige Wort hier für uns. Samia. Er, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. So diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße? Also der ihm ähnelt? Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, kennst du etwas, das dem Herrn ähnelt oder gleicht? Und Allah Azza wa Jalla sagte, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Und niemand ist ihm jemals gleich. Das heißt, diese Ayat belegen eben, dass du Allah auf keinen Fall vergleichen darfst mit den Menschen oder mit irgendeinem Geschöpf. Nichts ist ihm gleich, subhanahu wa ta'ala. Aber heißt das, dass wir die Eigenschaften ablehnen und leugnen? Heißt das, dass wenn wir Allah Azza wa Jal nicht vergleichen wollen, dass wir gleich dahin gehen und die Namen und Eigenschaften ablehnen? Weil das ist ja Grund dessen, warum die Menschen, die also einige wie die Mu'tazila und Asha'ira, Maturidiya und die ihnen folgen, warum sie die Namen und Eigenschaften Allahs abgelehnt haben. Sie wollen Allah nicht mit dem Geschöpf vergleichen. Sind sie hingegangen und was haben sie gemacht? Haben sie gesagt, ach weißt du was, dann lehnen wir mal einfach mal die Eigenschaften ganz ab. Und da sind sie sich unterschiedlicher Ansicht. Die Mu'tazila waren da am konsequentesten und haben sämtliche Namen und Eigenschaften abgelehnt. Sie sagen, okay, der Name, den nehme ich an, aber die Bedeutung nicht. Sami'un bila sam', basirun bila basar und so weiter. Also er ist der Allhörende, ohne dass er hört, der Allsehende, ohne dass er sieht. Die Asha'ira, denen war das zu viel und gesagt, Jungs, so geht das nicht. Also bitte, wir bestätigen immerhin mal 7 oder 12, je nachdem, mehr oder weniger Eigenschaften. Da sind sie sich auch untereinander nicht einig. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah, wer ist hier Ahlus Sunnah wal Jama'ah? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an erster Stelle. Und die Gefährten. Und die ihnen folgen. Wie Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Al-Shafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal und die ihnen folgen. Das ist ja das Herrliche an der ganzen Geschichte. Das Herrliche an dieser ganzen Geschichte ist was? Abgesehen davon, dass das die Aqida ist, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Sunna erwähnt hat, dass das die Aqida unseres Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, und dass das die Aqida der Gefährten ist, und dass das die Aqida der 4 großen Imame ist. Von den Rechtsschulen. Das heißt, keiner kann daherkommen und sagen, ihr seid Leute, ihr kommt von dem Mars, was ist denn das für eine Aqide, die gab es noch nie und so weiter und so fort. Wie sehr oft behauptet wird, ja, diese Aqide, woher kommt der eigentlich? Ja, ist das die Aqide auf dem Jupiter? Und wie kommt ihr überhaupt auf diese Aqide? Hallo, das ist die Aqide im Koran, Sunna, bei den Sahaba und bei den Gelehrten. Dass es nun andere Menschen gibt, die andere Sachen nun eingeführt haben, das ist nicht unsere Sache. Das ist nicht unsere Sache. Aber es kann keiner behaupten, dass die Leugnung der Namen und Eigenschaften Allahs bei den Gefährten schon vorhanden war. Das kann keiner behaupten. Jetzt kommen natürlich einige, weil sie keinen Sahabi gefunden haben, der die Namen und Eigenschaften leugnet, und sagen, ja, ja, aber die Sahaba, die haben einen allgemeinen Ta'wil begangen und wir begehen speziellen Ta'wil. Das hört sich ja hochinteressant an. Was heißt denn bitte schön allgemeiner Ta'wil? Ja, die sagen dann, also die Gefährten, die Sahaba, haben die Eigenschaften so angenommen. Sie haben sie nicht umgeändert. Sie haben nicht gesagt, Hand bedeutet Kraft. Und Allah steigt hinunter, das heißt, die Engel steigen hinunter oder die Vergebung steigt hinunter, wie es danach die Mu'tazila und Asha'ir und Maturidiyya gesagt haben. Diese Menschen bezeugen und sagen, nee, bei den Gefährten war das nicht der Fall. Sie haben also nicht für jede Eigenschaft eine spezielle andere Bedeutung benutzt. Hand bedeutet Kraft oder Macht zum Beispiel. Sondern was haben sie denn getan, bitteschön? Sie sagen, nee, sie haben allgemein interpretiert. Ja, was heißt denn das allgemein interpretiert? Ja, sie haben die Bedeutung überhaupt gar nicht erwähnt. Wie, sie haben die Bedeutung nicht erwähnt? Ja, sie haben das einfach so genommen, ohne die Bedeutung überhaupt zu erklären. Das war, weil es auf Arabisch war. Was soll er jetzt jedes einzelne Wort noch einmal wie in einem Wörterbuch erklären und definieren? Al-Quran ist auf Arabisch herabgesandt worden. Also wurde auf Arabisch herabgesandt und so ist auch mit der Sunna. Ist auf Arabisch. Quran und Arabi, mubin, also klar. Also verdeutlicht und verdeutlichend. Das bedeutet, die Sahaba haben es so verstanden, wie es in der arabischen Sprache zu verstehen ist. Yad bedeutet im Arabischen nicht Fuß, nicht Kopf, nicht irgendetwas anderes, sondern Hand. So einfach ist das. Soll jetzt der Gefährte daherkommen und sagen, Yad bedeutet Yad? Oder was soll er jetzt sagen? Oder soll er sagen, Yad bedeutet nicht Rijl und nicht Zerq und nicht Wajh und nicht und so weiter? Das bedeutet, und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat das hier, dieses Scheinargument widerlegt, indem er gesagt hat, ihr behauptet, diejenigen, die sagen ja, die Sahaba, haben die Eigenschaften allgemein interpretiert. Was heißt allgemein interpretiert? Sie haben die Bedeutung einfach nicht ausgesprochen oder verdeutlicht. Sie haben das Allah gelassen, was es bedeutet. Und das ist falsch. Denn das würde ja bedeuten, dass Allah uns den Koran herabgesandt hat, und alle Details erklärt hat, was wir auf der Toilette machen, wie wir uns reinigen, wie wir heiraten, wie wir uns anziehen sollen, was alle Details, außer wer er ist, das hat er nicht erklärt. Ist das logisch, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles im Islam detailliert erklärt hat, außer wer er ist? Was ist denn wichtiger für einen Menschen, zu wissen, wer er anbetet, wen er anbetet, oder zu wissen, wie er anbetet? Ich muss ja erstmal wissen, wen ich überhaupt anbete oder nicht. Wie soll ich denn einen anbeten und ich weiß nicht, wer er ist? Das ist der erste Einwand. Der zweite Einwand, es würde bedeuten, dass Allah Azza wa Jal seine Religion doch nicht vollendet hat. Warum? Ah ja, weil es anscheinend noch ein Wissen gibt, das nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam erst kommt. Und zwar ist das Wissen über die Bedeutungen der Eigenschaften Allahs. Warum sagt dann bitte schön Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum? Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, heute habe ich nun eure Religion vollendet? Ja, anscheinend wurde sie doch nicht vollendet nach dieser Ansicht, indem sie behaupten, es gibt noch einige Aspekte im Islam, die müssen noch erst vollendet werden. Welche denn? Ja, die Eigenschaften Allahs. Das sind alles Umwege, die man geht, um die Namen und Eigenschaften Allahs nicht zu bestätigen. Das sind alles Versuche, um zu behaupten, wir müssen die Eigenschaften Allahs uminterpretieren. Und deswegen kamen einige sogar zu einer Aussage, Tariqatu Salafi Aslam, وَطَرِيقَةُ الْخَلَفِ أَحْكَمْ. Das bedeutet, die Methode der Salaf, also Sahaba, immerhin, sie wissen und sie bestätigen, es gibt also eine Methode von Salaf und es gibt eine Methode von Khalaf. Khalaf ist die ihnen folgen, also danach meine ich, nicht die ihnen folgen, indem sie das umsetzen, was sie gesagt haben, sondern die ihnen historisch gesehen, also zeitlich gesehen, nach ihnen kommen. Sie sagen, die Salaf, die Methode ist sicherer, Achtung, jetzt kommt's, und die Methode der Khalaf, die danach gekommen sind, ist weiser. Ya Salam. Masha'Allah. Also man will sagen, die Leute, die nach den Sahaba und Tabi'in gekommen sind, haben viel mehr Weisheit und viel mehr Gottesfurcht und viel mehr Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala und wie man die Namen und Eigenschaften Allahs verstehen muss, als wer? Als As-Salaf. Das alles, um natürlich das so gerade zu biegen, diese Methode der Interpretationen der Namen und Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Das heißt, hier dürfen wir nicht in diese Falle geraten, die man entweder Ta'wil am nennt oder auch Tafwid nennt. Tafwid, yufawwidu, bedeutet, du überlässt es. Wa ufawwidu amri ila Allah. Das bedeutet, und ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Er soll mir helfen. Das ist At-Tafwid. Und im Sinne der Namen und Eigenschaften bedeutet das, ich überlasse die Bedeutung der Namen und Eigenschaften wem? Ich überlasse es Allah subhanahu wa ta'ala. Nur er weiß, was es bedeutet. Nur er weiß. Wissen wir es? Wir wissen es nicht. Im Koran steht, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Weißt du, was وَجْهُ رَبِّكَ ist? Allahu a'lam. Al-Wajhu, okay. Aber was ist die Bedeutung? Weiß ich nicht. Diese Behauptung soll nun die Aqida der Sahaba gewesen sein. Wo ist der Beleg? Wo ist der Beleg? Gib mir eine Aussage eines Gefährten, der gesagt hat, hört mal zu, die Namen und Eigenschaften, die Bedeutung kennen wir nicht. Bitteschön. Einer zumindest, oder nicht? Zumindest mal ein, Abu Bakr, Umar, Uthman, egal wer, radiallahu anhum, gib mir uns einen einzigen Sahabi, der gesagt hat, Jungs, habt ihr diesen Namen gesehen? Habt ihr diese Eigenschaft gesehen? Ja, was ist damit? Die Bedeutung wissen wir nicht. Bitteschön. Ja, da können wir weiterreden, aber einfach so das zu erfinden. Ja, es war einmal. Und zu behaupten, die Sahabe haben die Bedeutungen nicht gekannt und sie haben sie auch nicht bestätigt. Die Bedeutung, nicht die Art und Weise, ja. Die Bedeutung, hier sagt Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, das würde bedeuten, Allah schickt sein Buch mit Wörtern, die unbekannt sind. Ja, er sagt Yad, aber ist unbekannt, was Yad ist. Er sagt Wajh, aber ist unbekannt, was Wajh ist. Er sagt, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die Herzen der Menschen zwischen zwei Fingern Allahs ist. Er dreht und wendet sie, wie er möchte. Aber weißt du, was Finger ist? Wissen wir nicht. Und wo ist dann die vollkommene Religion, die vollendete Religion? Da fehlt ja die Hälfte der Religion dann. Ja? Und deswegen, wer mehr darüber wissen will, sollte, ich glaube auf Deutsch gibt es das noch gar nicht, die Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah lesen. Da hat er sehr viele dieser Scheinargumente widerlegt. Wichtig für uns ist, dass wir wissen, wir haben die Aqidah, wallahi alhamdu al-minnah, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat die Frage gestellt, wo ist Allah? Dann darf ich sie auch wohl stellen. Und er hat die Antwort bestätigt über dem Himmel. Dann darf ich das ja auch wohl bestätigen und glauben. Ich folge, und wir, wallah alhamd, folgen, der Aqidah von Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und so weiter. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, der als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, den Leuten gesagt hat, wer Allah, der über dem Himmel ist, anbetet, so ist Allah allebendig. Und wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbetet, so ist Muhammad gestorben. Er hat das gesagt. Aisha radiallahu anha sagte, Allah azza wa jal hat mich freigesprochen von über sieben Himmeln aus. Sagte Aisha radiallahu anha. Und so weiter und so fort. Das ist die Aqida der Sahaba. Und das ist die Aqida von Imam Malik und Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, walillahi alhamd wal minna. Da kann keiner daherkommen und sagen, ihr seid irgendwas und ihr habt hier was Neues eingeführt und so weiter und so fort. Die zweite Grundlage, der Glaube an das, womit Allah sich selbst und sein Gesandter ihn benannten und beschrieben. Also eben, dass die Quelle der Namen und Eigenschaften Al-Quran wa Sunnah ist. Der Glaube an das, womit er sich selbst benannte und womit sein Gesandter Allahs Segen und Friede auf ihn benannte, und an das, womit er sich selbst beschrieb und womit sein Gesandter Allahs Segen und Friede auf ihn beschrieb. Hinweise auf seine Namen und Eigenschaften sind der Thronvers, also Ayatul Kursi, ist eigentlich der Thronschemelvers, die letzten Verse der Surat Al-Hashr und viele andere Verse. Die dritte Grundlage, der Wunsch zu brechen, den Wunsch zu brechen, die Beschaffenheit der Eigenschaften Allahs zu erfassen. Also das war diese dritte Regel. Das Wie dürfen wir nicht hinterfragen. Können wir nicht hinterfragen. Brauchen wir nicht zu hinterfragen. Allah Azza wa Jal sagt, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen ihn nicht mit ihrem Wissen. Gelehrte sagen diesbezüglich, dem menschlichen Wissen ist das geistige Erfassen des Herrn der Himmel und der Erde nicht möglich. Und sie wiesen die verschiedenen Arten der Erkenntnis seiner Eigenschaften und Namen zurück. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Die Blicke erfassen ihn nicht, er aber erfasst die Blicke. Die Gelehrten sagen diesbezüglich, dies weist auf die Vollkommenheit seiner Majestät hin, darauf, dass er größer als alles andere ist und dass ihn niemand vollkommen erfassen kann. Der Glaube an Allah umfasst den Glauben an seine Namen, seine Eigenschaften. Wenn Allah aber mit Namen benannt und mit Eigenschaften beschrieben wird, so gibt es keine Wesenheit ohne Namen oder Merkmale. Seine Eigenschaften gehören zu jenen Aspekten, die verborgen sind. Unsere Pflicht gegenüber dem Verborgenen aber ist es, daran zu glauben, soweit Koran und Sunna darüber berichten. Al-Imam Ahmad rahimahullah sagte, Allah wird allein so beschrieben, wie er sich selbst beschrieben oder wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam ihn beschreibt. Koran und Sunna werden diesbezüglich nicht übergangen. Also du nimmst keine Namen und Eigenschaften aus anderen Quellen, außer dem Koran und der Sunna. Umar ibn Abdul Aziz sagte, ich glaube an die Worte Allahs, so wie Allah es will. Und ich glaube an die Worte seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, so wie sein Gesandter, alaihi salatu wasallam, es will. Das ist die richtige Methode. Aber dass wir darum philosophieren und versuchen, etwas anderes hier zu interpretieren, das ist wie gesagt weder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam so überliefert, weder hat das Allah azza wa jall uns so beigebracht, weder haben das die Gefährten so uns beigebracht, noch haben es die großen Imame so getan. Es gibt natürlich danach Menschen, die einige falsche Ansichten hatten. Das gibt es. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch macht Fehler. Das ist allgemein bekannt, dass zum Beispiel Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, diesbezüglich einige andere Ansichten hat. Dass Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani diesbezüglich andere Ansichten hatten und so weiter und so fort. Aber da kann es doch nicht sein, dass man die Methodik benutzt. Hier, Al-Imam al-Nawawi sagt auf Seite irgendwas, Verlag irgendwas, gedruckt irgendwo, und so weiter. Das ist doch keine wissenschaftliche Methode. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, den lieben wir, von dem lernen wir sehr vieles. Ist das ein Prophet? Ist kein Prophet. Macht er nie Fehler? Natürlich kann er Fehler machen. Ist das schlimm, wenn er jetzt einen Fehler macht? Jeder Mensch macht Fehler. Aber heißt das, dass ich nun Al-Quran und Al-Sunna und die ganzen Gefährten und die großen Gelehrten vor Al-Imam al-Nawawi gerade mal so beiseite schiebe, nur weil ich irgendjemand gefunden habe, der einige Eigenschaften Allahs uminterpretiert hat oder die Bedeutung eben überlassen hat, Tafwir, wie es bei Al-Imam al-Nawawi der Fall war, er hat gesagt, die Bedeutung kennen wir nicht. Oder auch bei Al-Imam ibn Hajar al-Asqalani und andere Gelehrte. Und hier ist eine wichtige Sache, denn es gibt einige Menschen, die sagen, wenn ein Scheich oder ein Imam einen Fehler in der Aqida hat und wegschmeißt. Das gibt es, das gibt diese Methode. Ein Fehler und du bist weg vom Fenster. Da sagen wir, ist das die Methode von Salaf? Ist das die Methode der Gefährten und der Gelehrten und die ihnen folgen? Da gab es doch Leute, die sagen, sämtliche Bücher von Imam al-Nawawi muss man vernichten, verbrennen. Khair, inshallah, was ist denn los? Ja, weil der eine falsche Aqida hat. Ja und? Ist diese falsche Aqida, führt sie zum Kufr bei ihm? Ist es ein Käfer? Oder ist das ein Fehler, den man auch verzeihen kann und wo man doch noch etwas Wissen lernen kann? Und bitteschön, das Verhältnis zwischen dem Fehler und dem Guten. Ja, und deswegen sagen wir, wenn diese Fehler im Meer der guten Taten versinken, dann kannst du doch nicht hierher kommen und sagen, ja, die Bücher von Imam Nawawi werden hier einfach so mal weggeschmissen. Und deswegen findest du ein Ibn Baz, rahimahullah, dass er Anmerkungen gemacht hat bei Fathul Bari von Ibn Hajar al-Asqalani. Hat Ibn Baz gesagt, schmeiß dieses Buch weg, wie es heutzutage einige machen. Ja, dieser Da'iya, dieser Sheikh hat einen Fehler, weg vom Fenster, so abgestempelt, so, von dem darfst du nichts mehr hören. Ja, das ist ja Mode geworden. Ja, die haben immer einen Stempel dabei und hast einen Fehler, pff, zack, und sofort ist er weg vom Fenster. Ist das die Methode von Sheikh Ibn Baz und Ibn Uthaymin und Fawzan und Al-Albani, wie sie behaupten, unsere Shuyukh? Nein, nein. Diese Menschen, die das machen, die benutzen Sheikh Ibn Baz und Al-Albani und Al-Fawzan nur für ihre Zwecke. Al-Sheikh Ibn Baz hat eine Tazkiya gegeben an Sheikh XY. MashaAllah, Alhamdulillah, Barakallahu fi diesem Sheikh XY. Wir freuen uns, MashaAllah. Sheikh XY hat gesagt, der Sheikh ist abgestempelt worden. Ja, Sekunde mal. Khair, inshallah. Immer mit der Achie, Sheikh XY hat eine Tazkiya. Ja gut, aber Ibn Baz, rahimahullah, hat nicht einfach so abgestempelt. Egal, vergiss Ibn Baz jetzt. Jetzt gibt's XY. Der hat eine Tazkiya. So gehen die mit den Menschen um. Und leider fallen sehr viele unwissende Menschen auf diese Falle rein, weil sie haben ja Furcht, sie wollen ja eine richtige Aqida haben. Und denken, oh, wenn ich jetzt diesem einen Sheikh folge, dann meine Aqida, die wird dann aber darunter leiden. Ja? Aber die Frage, die man diesen Menschen stellen muss, ist das der Weg von Ibn Baz und Sheikh Al-Albani und Ibn Uthaymin und Al-Fawzan? Ist es nicht. Ist es nicht. Sie haben diese Gelehrten nur benutzt, damit sie XY und Z für die Menschheit als die größten aller Gelehrten darstellen, um danach eine Liste aller Schuyuch zu entwerfen, denen man nicht hören kann. Ja? Der darfst du nicht. Und was mit dem auch nicht. Und was mit dem auch nicht. Und was mit dem auch nicht. Und was... Eine Liste. Ach. Subhanallah al-Azim. Wem darf ich denn sonst hören? Nur XY, sonst niemandem. Das ist doch keine Methode. Und deswegen darf keiner von diesen Leuten behaupten, sie folgen diesen Gelehrten mehr, als wir es tun würden. Ja? Sondern, walillahi alhamd wal minnah, manhaju salaf, der Weg der Gefährten und die ihnen folgen, ist der Weg, dass wenn jemand einen Fehler macht, dann lass diesen Fehler. Al-Imam Malik sagt was? Kullun yu'khadu minhu wa yurad. Von jedem nehmen wir und von jedem lassen wir. Außer wem? Illa sahibu hada al-qabr. Außer derjenige, der in diesem Grab ist. Und wer war das? Rasul alayhi salatu wasalam. Also nimm das Richtige und lass das Falsche. Ja, woher soll er denn wissen, was richtig und was falsch ist? Ja, er soll ja lernen. Haben wir nichts gesagt gegen Lernen. Ja? Aber dass wir hier eine Aktionen starten, ja, und vor Leuten warnen, weil sie einige Fehler gemacht haben. Jeder macht einen Fehler. Jeder macht einen Fehler und man muss gucken, was für ein Fehler ist. Natürlich, wenn jemand zum Kufr aufruft, wal'iyadu billah, ja, es gibt keinen Gott, oder Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht der Prophet, oder irgendetwas, oder er beleidigt die Gefährten und Sahaba, ja, und das ist ja wieder was anderes. Aber wir reden von Menschen, die noch von Ahlus Sunnati wal Jama'a sind, die aber in einigen Aspekten einen Fehler haben, wie zum Beispiel Al-Imam Muslim, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani und andere Gelehrte, die eben einige Fehler hatten. Das heißt aber noch nicht, dass wir alles dann wegschmeißen. Das waren also diese drei Regeln zum Verständnis der Namen und Eigenschaften Allahs. Inshallah ist das jetzt klar und dass keiner mehr ein Problem damit hat. Wie kann ich denn bitte schön die Namen Allahs und Eigenschaften Allahs bestätigen? Aber dieses Wort benutzt man ja auch bei mir. Ja? Wie gesagt, die Tatsache, dass es eine Übereinstimmung im Wortlaut gibt, hat noch nicht zur Folge, dass es eine Übereinstimmung in der Art und Weise gibt. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.